Protokolle 2040, die Berichte der Höflinge und Beamten, die den Herrscher vor der Öffentlichkeit vertreten, wurden in Wirklichkeit von unseren Vertrauensleuten verfasst. Sie enthielten insbesondere bloße Versprechungen auf Ersparnisse des Staates und auf Verbesserungen, wodurch die kurzsichtige Menge völlig zufriedengestellt wurde. Die Leser unserer Berichte hätten wohl fragen können, wie sollen Ersparnisse erzielt werden, etwa durch neue Steuern, aber sie stellen solche Fragen nicht. Sie, meine Herren, wissen, wohin diese Sorglosigkeit geführt hat und in welche finanziellen Zerrüttungen die Staaten geraten sind, trotz der wunderbaren Arbeitskraft ihrer Völker.